Meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Wir haben unser Ziel erreicht. Ich heiße Sie im Namen der Crew auch herzlich willkommen im Niemandsland auf Kontrabanda FM 91,4. Guten Morgen, hier sind wir wieder. Es ist Samstag, ein neues Niemandsland beginnt. Guten Morgen für die einen, guten Tag für die anderen und allen, die uns nachts hören, rufe ich ein Gute Nacht zu. Hier beginnt Niemandsland, hier beginnen 2 Stunden totales Radio mit Musik, Informationen, Nachrichten, Interviews und Kommentaren. Von 10 bis 12 wollen wir wieder einmal versuchen, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie zu informieren, zu unterhalten, zu verblüffen und zu belehren. Zu erheitern und zu bestürzen, zu beruhigen und zu besänftigen, zu erfreuen und wütend zu machen über die Verhältnisse, sie zuversichtlich und auch optimistisch zu stimmen. Trotz alledem, trotz des kriminalkapitalen Irrenhauses, in das wir alle so absurd eingesperrt sind und verdammt sind zu leben und aus dem wir uns befreien werden, so oder so. Es ist Samstag, der 1. August 2015. Willkommen. Beginnen möchte ich die Sendung mit einem sehr aktuellen, zeitgemäßen Lied des wunderbaren Reinhard May. Das Lied stammt von seinem Live-Album Danke, liebe gute Fee und es heißt Der Fischer und der Boss. Live aus dem Jahr 2005. Er lehnt am Ruderhaus und sieht über den Bug den wehenden Schaumkronen nach und folgt dem Wolkenflug. Der Kutter liegt im Hafen vorn und dachten gut vertäuscht. Ein Tief überm Atlantik, da kommt starker Tobakot. Er fährt bis zu den Färöern, kennt das Revier genau. Er fährt für Butt und Märsche, für Lachs und Kabeljau. Und manchmal für Touristen zum Dorschangeln ein paar Mal, die ihn gut bezahlen und im Weg rumstehen und sich an Land langweilen. Aber bei diesem Wetter, da geht hier keiner mehr raus. Da bleibt selbst Eckenecke pinn bei den Meerjungfrauen im Muschelhaus. Der Boss lässt halten und steigt aus und mit ihm ein ganzer Tross. Jeder kann sehen, da kommt nicht irgendwer, da kommt der Boss. Der will einen Dorsch an den Haken, heute und nicht irgendwann. Und er zahlt den dreifachen Preis dafür, darauf kommt es gar nicht an. Vielleicht nicht aufs Geld, der Fischer lacht, aber aufs Wetter schon. Der Boss kennt keinen Widerspruch, nun gut, fünffachen Lohn. Ich fahr bei Wind und Wetter, doch was sich da zusammenbaut. Dafür, mein Herr, sind wir beide zu klein und mein Boot ist dafür nicht gebaut. Der große Boss und ein kleiner Fischer, der sich bockig stellt. Ich kauf deinen ganzen Jahresfang und ich zahl dir das,

Jede Tugend neigt zur Dummheit. Jede Dummheit neigt zur Tugend. Wollt ihr dumm werden bis zur Heiligkeit? Es gibt kein Gut und Böse. Unser Tun soll bestimmen, was wir lassen. Dann werden wir uns auf Zeiten verlieren. Denn alles, was tief ist, lebt die Maske. Und Werfe unsterblich und wir werden. in den ungewissen Morgen. Der Junge wandert mühselig durch die zerstörten Straßen, den Sack mit seinen wenigen Habseligkeiten auf dem Rücken. Die Herbstluft riecht nach verbrannten Lumpen und kaltem Rauch. Immer wieder weicht er den von zerbombten Fassaden herabgestürzten Trümmern, verkohlten Autowracks und verwesenden Tierkadavern aus. Auch Menschenleichen, von Fliegenschwärmen bedeckt, sind vereinzelt zwischen Müll und Unrat zu erkennen. Jedes Mal, wenn er ein Geräusch hört oder einen sich bewegenden Schatten wahrzunehmen glaubt, taucht er sofort in einen der zahllosen Bombentrichter ein und bleibt dort eine Weile zitternd in Deckung. Oder er versteckt sich hinter einem Trümmerberg. Dann zieht er weiter. Vorbei an den Fensterhöhlen, die ihn mit toten Augen anstarren. Ein kalter Nordwind wirbelt die Asche alter Brände auf. Der Junge zieht sich das Taschentuch, das er um den Hals gebunden hat, vors Gesicht. Von den fernen Bergen ziehen Regenwolken heran. Sein Magen knurrt böse. Seit Tagen verfolgen ihn Hunde und Geier. Tags die Geier, nachts die Hunde. Sie haben Hunger, wie er. Kreaturen, wie er, in diese zerrissene Landschaft geworfen. Doch er hat den Dolch des toten Soldaten und hat gelernt, ihn zu gebrauchen. Mit Isolierband und Draht hat er ihn an das Ende eines Stocks gebunden. Der Junge hebt den Kopf in den bleiernen Himmel. Bald wird die Dunkelheit herabfallen, und dann ist es nicht gut, unterwegs zu sein. Er muss einen Platz finden, wo er die Nacht verbringen kann. Einen sicheren Platz. Es ist gefährlich auf der Straße. Jetzt schlagen ihm die ersten Regentropfen ins Gesicht. Er bleibt stehen und mustert argwöhnisch ein zweistöckiges Haus an einer Straßenecke. Die Fassade ist von Einschusslöchern der Artillerie vernarbt. Das erbärmliche Hoftor steht einen Spalt breit offen, ein wurmstichiges, mit rostigen Beschlägen benageltes Brett. Seltsamerweise sind die Angeln gut vermauert. Auf der Straßenkreuzung vor ihm ragt ein schwarzes Gewirr aus verbrannten Armeefahrzeugen und herabgestürztem Bombenschutt aus der Dämmerung heraus. Zitternd vor Kälte umkrallt seine Hand sein wertvollstes Gut, die Taschenlampe. Man weiß nie, was einen im Inneren der Häuser erwartet. Vorsichtig tritt er zum Hoftor und schnuppert misstrauisch. Vor Tagen war er einmal erschöpft in der Finsternis eingeschlafen, als ihn plötzlich grässliche Geräusche weckten. Von einem Berg Leichen hörte er das Knurren und Schmatzen von Hunden. Sein Herz pocht jetzt bis zum Hals. Er lässt den Lichtstrahl ins Innere des Hauses hineinschweifen. Müll, ein umgeworfenes Fahrrad, vertrocknete Pflanzen, ein umgestürzter Schrank, faulende Teppiche, mit Scherben von Tonkrügen und Unrat übersät. Seinen Speer vor sich haltend, rückt er voran. Er untersucht zuerst das Fahrrad. Die Reifen sind platt, der Rahmen ist verbogen. Es wäre zu schön gewesen. Links nimmt er eine Treppe wahr. An der Wand rechts von ihm hängen Schläuche und vertrocknete Zwiebelpflanzen. Eine schmutzig-weiße Gummiente liegt in einer Ecke. Der Geruch von Schimmel und Urin hängt in der Luft, aber nicht dieser gefürchtete Leichengestank. Kälte durchdringt jetzt seinen Körper, er legt den Sack ab. Ein Feuer anzumachen kann er nicht riskieren. Schnell und mechanisch leuchtet er alle Winkel des Hofraums ab, auch die Treppe leuchtet er hinauf, wagt aber nicht, nach oben zu gehen, denn man weiß nie, was die Nächte an Schrecken bereithalten. Das Haus scheint vorerst sicher zu sein. Er geht den Hausflur zurück und versucht, das Hoftor zuzuziehen, aber es ist verkeilt. Nach einer Weile gelingt es ihm, den Schrank vor den Spalt zur Straße zu schieben. Er wagt nicht, das Haus weiter zu untersuchen. Er zieht ein paar Pappkartons und eine Decke aus seinem Sack und wickelt sich darin ein. Speer und Taschenlampe auf dem Schoß sitzt er eine Weile, an die Wand gelehnt, in der Dunkelheit. Erst jetzt greift er in seine Manteltasche unter der Decke und klaubt eine Handvoll Rosinen hervor. Langsam kauend starrt er eine Weile in die Finsternis. Dann schläft er ein. Im Morgengrauen weckt ihn das ferne Dröhnen von Dieselmotoren, untermischt mit dem metallischen Winseln der Panzerkette. Der Junge schöpft mit einem Plastikbecher Regenwasser aus einer Pfütze im Hinterhof und trinkt gierig. Von einem umgestürzten, halb verkohlten Baum reißt er verschmochte Pflaumen ab und lutscht sie. Dann wäscht er sich den Schmutz aus Gesicht und Haaren. Er hebt den Kopf und lauscht eine Weile in den ungewissen Morgen hinaus. Die Panzermotoren sind verklungen. Um sich spähend tritt er auf die Straße hinaus. Herz. Irgendwo. Hirn. Nirgendwo. Nirgendwo. Herz. Hände. Irgendwo. Irgendwo. Hirn. Hände. Nirgendwo. Hirn. Herz. Herz. Hirn. Irgendwo. Hirn. Hände. Nirgendwo. Nirgendwo. Herz. Hirn. Hände. Hirn. Herz. Hände. Hirn. Herz. Hände. Irgendwo. Nirgendwo. Er war eine Kostbarkeit, die bewacht werden musste. Ich möchte allein sein. Ganz allein. Ein Kronjuwel. Er fühlt das Nahesein der Diener, lautlos wartende. Auf seine Befehle harrend, um lebendig werden zu dürfen. Er fühlt es. Zu sehr. Man setzt keinen Bluthund. Nein. Freda sah, wie die Augen des Schmalen an ihm schürften. Er wusste, dieser lautlose Mensch, von seinem Vater zu seinem Schutz bestellt, war auch sein Wächter. Ich muss keine Berichte erstellen. Mein Wächter. Sich nur nie verraten. Die Skalen seines Blutschlags. Ich möchte allein sein. Ganz allein. Lautlos verschwanden sie. Die Diener. Lautlos der Schmale. Eine Kostbarkeit, die bewacht werden muss. Der Sohn des großen Vaters. Der einzige Sohn. Doch ich ahn schon wieso und mein Herz ist jetzt froh, weil ich weiß. So ein Mädel vergisst man nicht, so ein Mädel vergisst man nicht. Man kränkt sie nie, man lebt für sie und andere küsst man nicht. So ein Mädel belügt man nicht. So ein Mädel betrügt man nicht, weil schon ihr Blick das ganze Glück der Welt verspricht. Was kann denn schöner sein, als einer treu zu sein, die einem alles gibt, wenn man sie liebt. Thank you. hab dich lieb, ist ein Gedicht. Betrügt man nicht, ihr leises Wort, ich hab dich lieb, ist ein Gedicht. Der Club der Söhne. Dem Club der Söhne gehörte das schönste Haus von Metropolis. Ist ein Stadtteil, kein Haus. Väter, für die jede Umdrehung eines Maschinenrades Geld bedeutet, schenkten es den Söhnen. Umfasst Theater- und Filmpaläste. Ausgedehnte Wohnungen für die Söhne. Rennbahnen. Wohnungen für die Diener. Ein Stadion, Hörsäle. Und Wohnungen für die schönen, wohlerzogenen Dienerinnen. Gezüchteten Orchideen gleich. Und die ewigen Gärten. Erquicklich haben sie auszusehen, zu allen Stunden. Haben heiter zu sein, launenlos heiter. Zärtliche Puppen, duftend wie Blumen. Von einer Künstlerhand entworfen. Nicht käuflich, aber hübsche Geschenke. Auch an jenem Tage. Die kleinen, zärtlichen Frauen bedienten ihn. Auch an jenem Tage. Zart aus den Hüften hoben sich die hellen Leiber, ungeschminkt ihre Münder, zeigten schmale, nackte Beine. Doch plötzlich. Es war Lachen überall. Plötzlich? Keiner der Freunde rührte sich. Ein Zug von Kindern. In Kitteln und Lumpen. Die Söhne erstarrten. Farblose Augen. Zwischen ihnen ein Mädchen. Seht, das sind eure Brüder. Unantastbarkeit. Seht, das sind eure Brüder. Und ihr Blick ruhte auf Freda, unverwandt. Wer war das Mädchen? Er schaute auf die Freunde, die nie ermüdeten, es sei denn vom Spielen. Die nie in Schweiß gerieten, es sei denn vom Spielen. Die nie außer Atem kamen, es sei denn... Und wer das Mädchen ist, kann niemand sagen? Die ewigen Gärten strahlten. das hab ich in New York gesehen, um Mitternacht am Broadway. Ich fand ein Mädel wunderschön, ganz ohne Kleid am Broadway. Ich brach mir durch die Menge Bahn und wollte die Kleine schützen. Da sah sie mich belustigt an und sprach, das wird nichts nützen, denn ich muss ja ohne Kleid hier stehen. Ich mache doch Reklame für seine Wäsche, wie sie sehen. Da sah ich sie. Ein über alle Maßen herrlicher und hinreißender Laut, gewaltiger als irgendein Laut der Welt. Die Stimme des Ozeans, wenn er zornig ist, stürzende Ströme. Hundert und tausendmal hatte er ihn schon gehört. Hundert und tausendmal. Und ihn nicht begriffen. Er durchdringt, ohne grell zu sein, alle Mauern und alle Dinge. Ist schön und entsetzlich. Allgegenwärtig. Und unwiderstehlich Befehl. Er kommt aus der Höhe und aus der Tiefe. Die Maschinen von Metropolis brüllten hoch über der Stadt. Sie wollten gefüttert sein. Dieser Ton ist die Stimme der Stadt. So groß Metropolis auch war, an allen Ecken der Maschinenstadt war er gleich stark und gewaltig. Futter. Futter. Futter. Die Stadt braucht lebendige Menschen als Futter. Da schob es sich heran, das lebendige Futter. Auf seiner eigenen Straße, die keine andere kreuzte, wälzte sich heran. Ein endloser Strom gleicher Gesichter. Im gleichen Schritt, in gleicher Tracht. Sie setzten die Füße, aber sie gingen nicht. Schoben sich vor. Und ihnen entgegen, an ihnen vorüber, die verbrauchte Schicht. Im gleichen Schritt, in gleicher Tracht. Mit hängenden Fäusten und hängenden Köpfen. Sie setzten die Füße, aber sie gingen nicht. Sie setzten die Füße. Schoben sich vor. Sie gehen nicht, sie schieben sich vor. Das lebendige Futter war hinter den Toren verschwunden. Die brüllende Stimme schwieg. Das pochende Summen der großen Metropolis wurde wieder hörbar. Ach, die Erde ist so rund, na schön und wenn, und das Leben ist so bunt, na schön und wenn. Heut küsst dich ein roter Mund, na schön und wenn. Morgen kommst du auf den Hund, na schön und wenn. Greif zu, wenn man dir gibt und nimmt, ist alles halb so schlimm. Kind, du brauchst nicht weinen, du hast ja einen, und der bin ich. Liedl, Liedl, brauchst du einen ganz schnell, dann ruf nach Hand. Denn der bin ich. Schau, ich kann dich so gut leiden, denn du bist bescheiden und das ist so was für mich. Ja, Kind, Du brauchst nicht weinen, du hast ja einen, und der bin ich, und der bin ich, und der bin ich, nur ich. Das Glück dir mal adieu, na schön und wenn, und verbrennt der ganze Schnee, na schön und wenn. Kind, dann denkst du bloß an mich, wie ich dich kenn, und sagst ebenso wie ich, na schön und wenn. Wir zwei sind doch aus einem Guss, komm, gib mir einen Kuss. Kind, du brauchst nicht weinen, du hast ja einen, und der bin ich. Brauchst du einen ganz schnell, dann ruf nach Hans schnell, denn der bin ich. Schau, ich kann dich so gut leiden, denn du bist bescheiden, und das ist sowas für mich. Ja, Kind, du brauchst nicht weinen, du hast ja einen, und der bin ich. Frieda sah über die Stadt auf das Bauwerk hin, das in der Welt der neue Turm Babel hieß. Der Mann, der das Gehirn von Metropolis genannt wird, wohnt in der Hirnschale des Turms. In 10 Stunden würde er das Maschinentier von Neuem brüllen lassen. Und in abermals 10 Stunden wieder. Und wieder. Die Sonne sinkt, Häuser werden zu Gebirgen, Flugmaschinen schwärmen über den Dom, zwecklos in meines Vaters Augen, ein Verkehrshindernis in der 50-Millionen-Stadt, abzutragen, im lautlosen Gezeter der Lichtreklamen, zwischen Ketten lichtspeiender Ungeheuer. Metropolis weiß nicht, was Sonntag ist. Ein Lichtspeer schoss Frieda in die Augen, dass er sie zornig schloss. Das ungeheure Zifferblatt der Uhr auf dem neuen Turm Babel badet im grellen Kreuzfeuer der Scheinwerfer. Atmende Blitze, atmendes Leuchten. Hinter den tobenden Sekundenblitzen war ein weiter, kahler Raum mit Schalttafeln überall. In der Mitte ein Tisch. Auf dem nüchternen Stuhl davor der Herr über Metropolis. Die Hirnschale des neuen Turms ist mit Zahlen bevölkert. Sie tropften aus einer unsichtbaren Quelle durch die gekühlte Luft des großen Raums, wurden gegenständlich unter den Bleifedern seiner Sekretäre. 8 junge Menschen, die sich wie Brüder glichen. Keiner hob den Kopf, als Frieda eintrat, auch sein Vater nicht. Die Lampe unter dem 3. Lautsprecher glüht weißrot. New York sprach. Irrtum. Rückfrage. Der 1. Sekretär schrak zusammen. Ein knapper Bleistiftstrich fuhr durch einen Namen. Zahlen tropfen durch den Raum. Der 1. Sekretär entfernt sich. Der 1. Sekretär geht auf Frieda zu, an ihm vorüber. So oft er diesen Raum betrat, war Frieda wieder ein Knabe von 10 Jahren. Lichtkaskaden schäumen gegen die Scheiben. London spricht. Der Sohn des großen Herrn von Metropolis begriff. Solange die Zahlen aus dem Unsichtbaren tropften, so lange würde er auf den dunklen Schädel seines Vaters sehen. das weißrote Licht erlosch. Eine Stimme verstummte. Was willst du denn, mein Junge? Die 7 Sekretäre verließen den Raum. Danke, auf morgen. Woher wusstest du, dass ich da war? Die Tür ging auf. Niemand wurde gemeldet. Es kommt niemand unangemeldet zu mir. Außer mein Sohn. Ein Licht unter Glas. Eine Frage. Fredersen bejahte. Der erste Sekretär trat ein. Die G-Bank ist angewiesen, Ihnen Ihr Gehalt auszuzahlen. Guten Abend. In dem kalkigen Gesicht des jungen Menschen brannten 2 leere Augen. Eine Schulter Fredersens rührte sich träge. Der junge Mensch ging. Warum hast du ihn entlassen, Vater? Ich konnte ihn nicht brauchen. Warum nicht? Hüte dich, Freda. Menschen, nur weil sie leiden, für schuldlos zu halten. Und wenn jetzt dieser Mensch, wenn du morgen erführest, dass er tot sei, würde dich das denn gar nicht berühren? Meinst du, ich brauche die Bleifedern meiner Sekretäre? Die Schrifttabellen in den Überseedrometen Rotwangs sind 100-mal zuverlässiger als Schreiberhirn und Hände. Aber an der Präzision der Maschine kann ich die Präzision der Menschen messen. Am Atem der Maschine, die Lunge der Menschen, die mit ihr um die Wette laufen. Und der Mann, den du eben entlassen hast, den du gerichtet? Er war mein erster Sekretär. Er bezog das 8-fache des Gehalts des Letzten. Er hat das 8-fache zu leisten. Arbeit als Lust zu empfinden. Aber genug. Warum nahmst du den Weg zu mir durch die Maschinensäle? Es ist weder der kürzeste noch der bequemste. Jo Fredersens Augen wanderten von seinem Sohn zu den zuckenden Blitzen der Sekunden an der Uhr. Den Menschen wollte ich in die Gesichter sehen. Den Menschen, deren Kinder meine Brüder sind. Hilf ihnen, Vater. Ich kann ihnen nicht helfen. Hilf den Menschen, die an deinen Maschinen stehen. Niemand kann ihnen helfen. Sie sind, was sie sein müssen. Sie haben Ohren, aber sie sind taub. Außer für eines, das Sausen der Maschinen. Sie sind blind, außer für eines, die Skalen der Manometer. Menschen sind Zufallsprodukte, Freda. Dass sich die Menschen an den Maschinen so schnell verbrauchen, ist ein Beweis für die Mangelhaftigkeit des Menschenmaterials. Fürchtest du nicht, Vater, dass eines Tages kein Futter mehr da ist für die menschenfressenden Gottmaschinen? Der Fall ist denkbar. Und dir graut nicht davor? Die Zeit des Grauens, Freda, liegt hinter mir. Da wandte sich Freda um und ging. In seinem Rücken drückte sich der Schmale hin zu Jo Fredersen. Jo Fredersen ließ seine Augen über die große Metropolis gehen. Von jetzt an wünsche ich über alle Wege meines Sohnes unterrichtet zu werden. Der Mann, der Jo Fredersens erster Sekretär gewesen war, rührte sich nicht vom Fleck. Wie heißen Sie? Josaphat. Was wollen Sie denn nun anfangen? Ich? Wo wohnen Sie, Josaphat? 99. Block, Haus 7, 7. Stock. Dann gehen Sie heim. Ich weiß noch nicht, was in den nächsten Stunden sein wird, aber ich weiß, dass ich Sie brauche. Ich kann nicht. Gehen Sie heim. Warten Sie. Ich werde kommen. Oder ein Bote. Vertrauen Sie mir. Während der Schmale die Wohnung Fredas betrat und die Diener nach ihrem Herrn fragte, ging der Sohn Jo Fredersens leuchtenden Pfeilen nach. In die Tiefe zu den Brüdern. Die zur Unterstadt wiesen. Zu den Brüdern in die Tiefe. Der Geruch des Öls, das vor Hitze pfiff. Hitze speiende Mauern, schwimmende Schatten. Freda stieß die Tür auf. Ein unablässiges Zittern durch rieselte Mauern und Boden. Wenn wirklich Menschen jenseits dieser Tür lebten, dann mussten sie... Ihre Augen standen offen, als schlössen sie sich nie. Auch die Augen des Mannes, auf den Freda als Ersten stieß. Wie heißt du? Sag, wie du heißt! Ich will wissen, wie deine Mutter dich nannte. Georgi? Hör zu, Georgi! Wirst du dir merken können, was ich dir jetzt sage? Du musst es dir merken. Wir werden jetzt unser Leben tauschen. In meinen Kleidern gehst du hinauf, in die Oberstadt. Geld findest du mehr als genug in meinen Taschen. Geh in den 99. Block, in das 7. Haus, in den 7. Stock. Sag Josaphat, ich schickte dich. Und eine Weile später stand der Sohn Jo Fredersens an der Maschine. Er trug die Tracht der Arbeiter von Metropolis, das blaue Leinen, die schwarze Kappe. Georgi aber ging durch eine Stadt, die er nie zuvor gesehen. Er spürte weiße Seide an seinem Körper. Er trug nicht blaue Leinen, keine schwarze Kappe, ging nicht zur Arbeit. Arbeit war abgetan. Ein Mann war gekommen. Er hatte zu ihm gesagt, wir werden jetzt unser Leben tauschen, Georgi. Du nimmst das meine, ich das deine. Der Arbeiter Nummer 11811, der Mann, der in der Unterstadt in einem schäbigen Hause unter der Tiefbahn von Metropolis wohnt, der keinen anderen Weg kennt als von seinem Schlafloch zur Maschine, von der Maschine zurück in sein Schlafloch, dieser Mann sieht zum ersten Mal das Wunder von Metropolis, die in Millionen und Abermillionen von Lichtern erstrahlende nächtliche Stadt. Er zitterte vom Kopf bis zu den Füßen. Und zugleich wurde sein Körper durchzuckt von dem Feuerwerk funkensprühender Räder, zehnfarbiger Schriften, schneeweißer Fontänen überlasteter Lampen, hochzischender Raketen, eiskalt lodernder Flammentürme. Geld findest du mehr als genug in meinen Taschen. Musik war in der Luft. Frech war die Musik. Von heißestem Rhythmus, von peitschender Fröhlichkeit. all die, die mich betrogen. Tief in meinen Augen ist alles abgebrannt. Das Augenlicht. Esteu escoltant Niemandsland, un programa de ràdio en llengua alemana. Contrabanda FM 91.4, Barcelona. Ihr hört Niemandsland, eine Radiosendung in deutscher Sprache bei Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4, freqüència modulada. Es ist Samstag, der 1. August 2015. Ich begrüße Sie zu unseren Katastrophen und kommentierten Meldungen vom Tage und von der Woche. Berlin. Die Love Parade-Katastrophe hätte vermieden werden können. Bei den Ermittlungen zur Love Parade-Katastrophe von 2010 zeichnet sich nun eine Wende ab. Bislang war die Duisburger Staatsanwaltschaft davon ausgegangen, dass das Unglück, bei dem 21 Menschen starben, vor allem auf schweren Systemfehlern in der Planungsphase beruhte und am Tag der Techno-Party praktisch nicht mehr abzuwenden war. Der britische Wissenschaftler Keith Still, auf dessen Expertise sich die Ermittler dabei stützten, hat seine Aussage jetzt in einem entscheidenden Punkt präzisiert. Laut seinem jüngsten Gutachten hätte eine frühere Schließung der beiden Einlasssysteme verhindern können, dass die Menschenverdichtung an der Zugangsrampe über die sicheren Grenzwerte ansteigt. Demnach könnten die 21 Menschen noch leben, wenn man die Eingangsschleusen am 24. Juli 2010 ab 15.50 Uhr konsequent abgeriegelt und die heranströmenden Besucher entsprechend umgeleitet hätte. Die wirksame Schließung der Zugänge durch ein Polizeiaufgebot erfolgte damals jedoch erst gegen 16.50 Uhr, als am Fuß der Rampe bereits das tödliche Gedränge entstand. Stills überraschende Neubewertung könnte erhebliche Auswirkungen auf das Strafverfahren haben. Die Staatsanwaltschaft wollte sich nicht dazu äußern und verwies auf das derzeit schwebende Verfahren. Über die Zusage der im Februar 2014 erhobenen Anklage hat das Duisburger Landgericht bislang noch nicht entschieden. Thema Griechenland, Thema noch mehr Arbeitslose. Die Bundesregierung hält es für zwingend, dass viele griechische Bürger im Rahmen des sogenannten dritten Hilfspaketes ihre Arbeitsplätze verlieren. Das geht aus einer Antwort des Finanzministeriums auf eine Frage der Linken hervor. Darin zählt der parlamentarische Staatssekretär Jens Spahn von der CDU auf, welche Reformen, sogenannte Reformen, im Bereich der Arbeitsmärkte in Griechenland insbesondere ergriffen werden müssen, nämlich ausdrücklich auch Massenentlassungen nach dem mit den Institutionen vereinbarten Zeitplan und Ansatz. Spahn beruft sich dabei auf die Absprache der Staats- und Regierungschefs der Eurostaaten. Unser Freund Werner ist heute nicht im Studio. Wir müssten jetzt eigentlich einen beißenden und bösen Kommentar über diese zynische Politik abgeben. Diese zynische, menschenvernichtende Politik, die Banken rettet, aber Menschen in Massen vernichtet, ihnen die Lebensperspektive und die Lebensgrundlage raubt, ist einfach nur kriminell. Schauen wir mal in die ARD-Nachrichten vom heutigen Tage, die Nachrichten in 100 Sekunden von der ARD übernommen. Tag ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Kritik an Vorgehen gegen Netzpolitik.org reißt nicht ab. Linkspartei. Chef Rixinger forderte Generalbundesanwalt Range zum Rücktritt auf. Range hatte Ermittlungen wegen Landesverrats gegen das Internetportal aufgenommen. Er will sie jetzt aber ruhen lassen, bis ein Gutachten vorliegt. In Berlin wollen heute Unterstützer der Blogger demonstrieren. Bundesjustizminister fordert besseren Schutz für Flüchtlinge. Mehr als 200 Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte alleine in der ersten Hälfte des Jahres seien eine schreckliche und für Deutschland beschämende Bilanz, schreibt Heiko Maas für das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Jede Attacke auf ein Flüchtlingsheim sei ein Angriff auf unsere Gesellschaft. Dreyer plädiert dafür, mehr Herkunftsländer von Asylsuchenden als sicher zu erklären. Mit dieser Maßnahme können Asylanträge schneller abgelehnt werden. Zudem forderte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin ein Einwanderungsgesetz. Damit könne ihr Koalitionspartner von Bündnis 90 Die Grünen überzeugt werden, eine andere Position in der Frage der Herkunftsländer einzunehmen. Flugzeugwrackteil zur Untersuchung in Paris eingetroffen. Die Maschine mit dem Trümmerteil war gestern Abend vom Fundort La Réunion im Indischen Ozean gestartet. Experten in Toulouse sollen untersuchen, ob es zu dem seit 1,5 Jahren verschollenen Flug MH370 der Malaysia Airlines gehört. Neuer Weltrekord im Fallschirmspringen. 164 Teilnehmer bildeten über dem US-Bundesstaat Illinois bei einem Falltempo von 380 Kilometern pro Stunde eine Blume. Die bisherige Bestmarke bei einer vertikalen Sprungformation lag bei 138 Springern, also 26 weniger. Das Wetter. Im Norden und in der Mitte oft freundlich und trocken. Im Süden eine Mischung aus Sonne und teilweise dichteren Wolken. Vor allem in Alpennähe Schauer. Vereinzelt Gewitter. Höchstwerte zwischen 18 und 29 Grad. Berlin. Nie zuvor war die Mehrheit der Deutschen so versöhnt mit sich und ihren Asylbewerbern. In diesem Jahr aber kommen vermutlich 400.000. Eine Zahl, die zu einer schmerzhaften Diskussion führt. Hält die sogenannte neue Willkommenskultur das aus? Wir fragen natürlich auch, existiert diese Willkommenskultur? Und wir müssen dazu sagen, es existiert sowohl das eine als auch das andere. Es existiert die Willkommenskultur und es existiert auch die Hasskultur. Wir werden versuchen, beides ein bisschen zu schildern. Die Lage der Nation also, wenn es um Flüchtlinge geht, ein Zustand der Verunsicherung, schreibt der Spiegel in seiner Ausgabe von dieser Woche. Denn in Wahrheit ist die Lage eine Frage, wie der wachsende Menschenstrom das Verhältnis der Deutschen zu den Flüchtlingen belastet. Die vermutlich 400.000 Asylbewerber in diesem Jahr sind der Härtetest für die neue Willkommenskultur. Hält sie das aus? Hält sie das durch? Die Dinge geraten in Bewegung, das merkt auch die Politik. In dieser Woche kündigte Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer an, an der Grenze zwei Aufnahmelager für Asylbewerber vom Balkan aufzuschlagen, aus denen sie besonders schnell wieder abgeschoben werden können. Zeltlager womöglich. Seehofer erntete giftige Attacken aus der SPD, von den Grünen. Der SPD-Vize Ralf Stegner rückte ihn in die Nähe der Brandstifter, die in den vergangenen Wochen Häuser für Asylbewerber angesteckt hatten. Justizminister Heiko Maas von der SPD geißelte die schrillen Töne aus Bayern. Unklar ist, ob er da schon mitbekommen hatte, dass auch SPD-geführte Länder in die Schnellverfahren einsteigen wollen, um Druck von ihren Städten und Gemeinden zu nehmen. Es war wie so oft in der Ausländerpolitik laut, aber nicht immer lauter. Eine Kaskade schneller Reaktionen, die nur kaschiert, dass es einfach, so schreibt der Spiegel dazu, keine Lösung gibt und die Verunsicherung in Berlin nicht kleiner ist als anderswo im Land. Die jüngste Kakophonie aus Brüssel macht es nur schlimmer. Im Juni hatte die EU vorgeschlagen, 40.000 Flüchtlinge aus Griechenland und Italien erstmals nach Quoten auf andere Mitgliedstaaten zu verteilen, damit die meisten nicht doch wieder nach Deutschland weiterwandern. Dann der Eklat. Freiwillig Flüchtlinge aufnehmen? Nicht mit uns, sagten die Briten, Spanier knauserten, die Balten, nein, so hatten sie sich das Europa nicht vorgestellt. Am Ende fehlten Zusagen für 7.700 Menschen und Jean Asselborn, Luxemburgs Außenminister, wütete. Es ist eine Armutserklärung, ein Armutszeugnis, dass wir Werte wie Solidarität und Mitgefühl, die wir in der ganzen Welt predigen, untereinander mit Füßen treten. Sind also am Ende die Gutwilligen doch wieder nur die Naiven, die Dummen, fragt der Spiegel. Es wird sich nun zeigen müssen, wie stabil die deutsche Willkommenskultur ist. Ob sie tatsächlich fest verwachsen ist mit dem Selbstbild vom fröhlich weltoffenen Deutschland, in das sich Deutschland spätestens bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 verliebt hatte. Oder ob die Herzlichkeit am Ende nur eine Welle gewesen sein wird. Das hat es nämlich schon öfter gegeben in der Geschichte der Republik und ihrer Zuwanderer. Ein ständiges Auf und Ab. Mal offene Arme, mal offene Ablehnung. Asyl, das war am Anfang eine große Idee. 500.000 Deutsche, die meisten Juden oder politisch Verfolgte, waren vor Hitlers Henkern geflohen. Sie gingen in mehr als 80 Länder, um zu überleben. Und als der braune Terror vorbei war, gehörte es zur Staatsidee der Jungen Republik, dass man selbst Zuflucht sein wollte. Was aber hieß? Ein Ort, der es wert sein sollte, dorthin zu flüchten. Politisch Verfolgte genießen Asylrecht, schrieben die Verfassungsväter ins Grundgesetz. Ein klarer, guter Satz. Aber schon damals waren die Dinge komplizierter. Ein Politiker wie Willy Brandt, der ins Exil gegangen war, blieb für viele Deutsche auch nach dem Krieg ein Verräter. Asyl war etwas für Verdächtige. Und nicht mal die eigenen Landsleute, vertrieben aus den Ostgebieten, waren gleich willkommen. Rund 13 Millionen Deutsche flüchteten nach Westen. Es war die erste und mit Abstand größte Zuwanderungswelle. Zum Gründungsmythos der Republik gehört, dass der Dreck der Heimatlosen mit einzigartiger Solidarität empfangen worden sei. Die Wahrheit ist, dass sie lange nicht dazugehörten, unter sich blieben, als Polacken oder Gesindel beschimpft wurden. Auf dem Land sollte es manchmal Jahrzehnte dauern, bis die Vertriebenen keine Reingeschneiten mehr waren. Die Wurzeln der Fremdenfeindlichkeit waren schon damals dieselben, die Gastarbeiter und Asylbewerber später erlebten. Die Angst vor Unbekannten, die Sorge um den Wohlstand, die Heimat, auch der Neid. Für Vertriebene gab es staatliche Hilfen, den Lastenausgleich, den sie meist gut sichtbar ins eigene Häuschen steckten. Und noch etwas sollte zum Muster für die Zukunft werden, dass die Eingesessenen die Vertriebenen nicht zu lieben, aber doch noch zu schätzen lernten, das hatte wenig mit Solidarität, mehr mit Nützlichkeit zu tun. Sie wurden gebraucht als Arbeitskräfte für das Wirtschaftswunder. So wie die nächste Zuwanderungswelle, die noch schärfer auf ihre Nützlichkeit kalkuliert war, die Gastarbeiter. Schukai-Werbung aktuell. In den 50er und 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts kamen Millionen Türken, Spanier, Italiener. Beliebt waren sie erst einmal nicht. Für Italiener fand der deutsche Alltagsrassismus das Schimpfwort Spaghettifresser, für Türken Kümmeltürke. Man arbeitete zusammen, lebte getrennt. Für die Deutschen mit ihrem utilitaristischen Blick auf die Zuwanderung traf es sich gut, dass die erste Generation sich meist gar nicht integrieren wollte. Daran hatten die Einheimischen genauso wenig Interesse. Die Gastarbeiter waren die ersten Geduldeten, noch bevor es geduldete Asylbewerber gab. Das ging gut, in Wahrheit aber mehr schlecht als recht, bis nach dem Anwerbestopp 1973 viele der 2,6 Millionen Gastarbeiter nicht mehr gebraucht wurden, aber bleiben wollten und die Familie nachholten. Jetzt wirkte sich noch mehr aus, dass sie meist nicht als Menschen, sondern nur als Billiglöhner geschätzt waren. In den frühen 90ern waren sie dann nicht mal mehr geschützt vor der Rohheit eines Landes, das sich nach dem Mauerfall durchschüttelte und viele Deutsche aus ihrem alten Leben warf. Erinnern wir an die Übernahme des östlichen Teils der damaligen DDR. Es war eine Zeit, so schreibt der Spiegel in seiner umfangreichen Reportage, als die Angst, zu kurz zu kommen, zur Massenparanoia wurde und manche die Zivilisation niederbrennen wollten. Es gab Tote in Mölln, in Solingen, es gab Ausschreitungen bei einer Asylunterkunft in Hoyerswerda und bei einem Vietnamesenheim in Rostock-Lichtenhagen. Es gab die Mordbrenner, aber nicht nur die. Die halbe Republik roch nach Benzin, bis tief hinein in bürgerliche Kreise und hoch hinauf in die Berliner Politik. Zum Abschluss der Meldungen. Zum ersten Mal hatten die Asylbewerberzahlen die 200.000 überschritten. 1992 waren es sogar mehr als 400.000. Helmut Kohl wiederholte 1991 in seiner Regierungserklärung, was er schon seit Jahren sagte, dass Deutschland kein Einwanderungsland sei. Die Bild-Zeitung fragte, die Flut steigt, wann sinkt das Boot? Und die Vorlage dafür hatte ausgerechnet der Spiegel geliefert, eine Arche Noah, die von Flüchtlingen gestürmt wurde. In Nordrhein-Westfalen empfahl Friedhelm Fahrtmann, immerhin SPD-Fraktionschef, für den Umgang mit abgelehnten Asylbewerbern an Kopf und Kragen packen und raus damit. Seine Heiligkeit Papst Wojtyla ist an einem geplatzten Wechsel. Die Reportage des Spiegels fährt nun fort und schildert die weiteren Einwanderungswellen, die nachher kamen. Die Einwanderungswellen aus den früheren Balkanländern, die Flüchtlinge, alle, die nun versuchen, die Festung Europa zu erobern bzw. in die Festung Europas zu gelangen. Abschließend wird dann Folgendes kommentiert. Solange es nur um ausgemusterte Hosen und alte Kinderräder geht, verzichten alle liebend gern und helfen natürlich. Aber wenn der Wert des eigenen Hauses sinken könnte, weil nebenan ein Asylheim entsteht, oder die Löcher im Stadthaushalt so groß werden, dass der Kämmerer rigoros spart. Es gibt einen Konsens in breiten Teilen der Bevölkerung. Ein Konsens der begrenzten Barmherzigkeit, dass man zwar etwas abgeben will, aber natürlich nicht alles. Schon gar nicht das Leben auf der Wohlstandsinsel Deutschland. Wir sind bereit, 1 oder 2% abzugeben, meint SPD-Mann Wiebelpfütz 2013. Vielleicht sind es doch 5, aber sicher nicht 50. Die Grenzen aufzumachen, alle kommen zu lassen, dafür gibt es keine Mehrheit. Nicht mal eine nennenswerte Minderheit. Medium, das Massenmedium, das Massenmedium, das Massenmedium, das Massenmedium, das Massenmedium. Die andere Seite ist die Gewalt gegen Asylbewerber. Deutschland ist in diesen Tagen ein gespaltenes Land. Wie gesagt, einerseits die Solidarität mit Flüchtlingen in der Bundesrepublik, die ist so groß wie selten zuvor. In der ganzen Republik haben sich Initiativen gegründet, die Asylbewerbern im Alltag helfen. Andererseits ist das Land mancherorts schwer zu ertragen. Rassistische Gewalt nimmt zu. Das Bundesministerium verzeichnet für die ersten 6 Monate dieses Jahres 173 rechte Straftaten gegen Asylunterkünfte, fast 3-mal so viele wie im Vorjahreszeitraum. Zwischen Januar und Juni 2015 attackierten beinahe jeden Tag Rassisten in Deutschland ein Asylbewerberheim. Die Dunkelziffer dürfte noch höher liegen. Viele Flüchtlinge schrecken davor zurück, Vorfälle bei der Polizei zu melden. Wir müssen mit weiteren Straftaten gegen Asylunterkünfte rechnen, sagt Holger Münch, der Präsident des Bundeskriminalamts. Das Massenmedium, das Massenmedium, das Massenmedium. Das Massenmedium, das Massenmedium, das Massenmedium macht das Massenmedium. Werfen wir einen Blick auf die Internetseiten der wichtigsten Gazetten und Tageszeitungen, die wir jeden Samstag für Sie aussuchen. Gucken wir mal auf die Junge Welt. Unbedingt angriffsbereit. Journalisten werden angeklagt. Friedhofsruhe erwünscht. Ermittlungen gegen Journalisten wegen Landesverrats. Klagewellen gegen Medien, die Neonazi-Spitzel benennen. Die Dienste gehen in die Offensive. In einen Abgrund aus Landesverrat hat die Bundesregierung zuletzt vor über 50 Jahren anlässlich der sogenannten Spiegelaffäre 1962 geblickt. Über den Skandal sollte Verteidigungsminister Franz Josef Strauß, CSU, stürzen. Seitdem sind die Organe der BRD mit diesem Vorwurf gegenüber Journalisten vorsichtig geworden. Bis Donnerstag. An diesem Tag teilte Netzpolitik.org mit, dass der Generalbundesanwalt, der zu feige ist, die Amerikaner anzuklagen, des Verdachts auf einen neuen derartigen Verrat gegen sie ermittelte. Den Journalisten André Meister und Markus Bekedahl und eine weitere unbekannte Person wird vorgeworfen, in 2 Fällen Dokumente des Bundesamts für Verfassungsschutz, BFV, veröffentlicht zu haben. Sie haben richtig gehört. Ausgangspunkt waren Strafanzeigen des BFV-Präsidenten Hans-Georg Maaßen, der übrigens wegen Landesverrat selber ins Gefängnis müsste, die dieser laut Deutschlandfunk in ursprünglich 3 Fällen erstattet hatte. Verkehrte Welt. Netzpolitik.org hat im Februar und April über interne Pläne zur nachrichtendienstlichen Auswertung von Internetkommunikation berichtet. Wegen Landesverrat wird bestraft, wer Staatsgeheimnisse einer fremden Macht mitteilt oder öffentlich bekannt macht. Paragraph 94 Strafgesetzbuch. Mit Blick auf das hohe Gut der Presse- und Meinungsfreiheit wolle er zunächst von möglichen Exekutivmaßnahmen gegen die Verdächtigen absehen, teilte Generalbundesanwalt Harald Range am Freitag der FAZ mit. Beckerdahl bezeichnete die Ermittlungen als einen eindeutigen Angriff auf die Pressefreiheit. Die Bundesregierung wolle mit den Anzeigen die Wahrheit über Verstrickungen in den NSA-Skandal unterdrücken. Besonderen Aufklärungseifer in der NSA-Affäre kann man Range nämlich nicht vorwerfen. Am 25. Juli sagte er dem Spiegel, dass keine Anklage wegen der Spionage des US-amerikanischen Geheimdienstes erhoben wird. Wir brauchen gerichtliche Beweise. So ein Dummkopf, dieser Mann. Die Beweise liegen nämlich auf der Hand. Die Beweise sind da. WikiLeaks hat alle Beweise geliefert. Er leugnet aber immer noch das Offensichtliche. Sollte aber eine Webplattform wie WikiLeaks über entsprechende Dokumente verfügen, wolle er sie gerne sehen. Das wäre schön, her damit. Bei deutschen Geheimdokumenten ist Range weniger zögerlich. Im Fall der dritten von Maaßen erstatteten Anzeige wird ein Anfangsverdacht geprüft, so Deutschlandfunk. Dabei geht es um die Veröffentlichung des als Verschlusssache klassifizierten Berichts von Sonderermittler Gyatzi Montag durch die Süddeutsche Zeitung. Montag sollte die Rolle des Neonazi-V-Manns Thomas Richter alias Corelli erhellen. Der Geheimdienstspitzel hatte frühzeitig Kenntnis vom nationalsozialistischen Untergrund NSU. Er starb 2014 unter wirklich dubiosen Umständen im Zeugenschutzprogramm des BFV, nur einen Tag bevor er vernommen werden sollte. Seit der Verfassungsschutz durch die Reformen des Geheimdienstgesetzes über mehr Macht und Mittel als je zuvor verfügt, gehen die Dienste wieder in die Offensive. Zeitungen werden abgemahnt, weil sie, wie auch die junge Welt, Klarnamen von Vertrauensleuten oder eingeschleusten verdeckten Ermittlern nennen. Der frühere Geheimdienstkoordinator Klaus-Dieter Fritsche, für den im Jahr 2013 speziell der neue Posten eines sogenannten Beauftragten für die Nachrichtendienste geschaffen wurde, hatte in einer Befragung vor dem NSU-Untersuchungsausschuss vor 3 Jahren verdeutlicht, dass es selbst im Parlament keinen Anspruch auf Informationen gäbe. Der Staatswohlgedanke stünde in einem Spannungsverhältnis zum Aufklärungsgedanken, befand er. Diese Spannung löst das BFV, deren Kurator Fritsche mit deren oberster Dienstherr Innenminister Thomas de Maizière ist, gerade auf ganz althergebrachte Weise. Journalisten bespitzeln und anklagen von denen, die im Namen der Staatssicherheit Verbrechen ausüben. Das ist wirklich ein starkes Stück. Das ist ein Stück deutsche Unkultur. Und wir hoffen nur, dass diese Verantwortlichen für diese Schweinereien, für diese neuen Schweinereien, bald wirklich zur Verantwortung gezogen werden und bestraft werden. Schauen wir einen Blick auf die Internetseite des Spiegels. Da gibt es die Brennpunkte der Flüchtlingskatastrophe. Man sieht ein Foto, wo Flüchtlinge auf einem Zaun sitzen und warten, dass sie sich auf die andere Seite irgendwie rüberschmuggeln können. Calais, Melilla, Treiskirchen. Orte, die Synonyme für die europäische Flüchtlingskrise geworden sind. Hunderttausende Menschen kamen bisher allein in diesem Jahr. Ein weiteres Thema ist die Staatspleite von Puerto Rico. Puerto Rico zahlt nicht mehr. Schäuble hatte ja da letzte Woche einen Witz gemacht. Er sagte, die Amis sollten Griechenland übernehmen, er würde Puerto Rico übernehmen. Haha. Auch in einem US-Außengebiet gibt es eine Schuldenkrise. Die Karibikinsel Puerto Rico kann eine millionenschwere Anleihe nicht bedienen. Ratingagenturen sprechen von einer sogenannten Staatspleite. Dann geht es auch natürlich um die Ermittlungen gegen Netzpolitik.org. Linken-Chef fordert Rücktritt des Generalbundesanwalts. Harald Range gerät wegen der Ermittlungen gegen Netzpolitik.org unter Druck. Linken-Chef Rixinger fordert den Generalbundesanwalt auf, seinen Hut zu nehmen. Auch FDP-Chef Kubicki wählte harte Worte. Wir hoffen, dass es fruchten wird und dass der Mann von seinem Posten abgezogen wird wegen Inkompetenz und weil er selber Landesverrat deckt, nämlich den Landesverrat des eigenen Verfassungsschutzes in Komplizenschaft mit amerikanischen und britischen Geheimdiensten, die die eigene Regierung und die eigene Bevölkerung ausspitzelten und weiter ausspitzeln werden, wenn man da nicht einen Riegel vorschiebt. Thema Bundestagswahl 2017. Kanzlerin Merkel will vierte Amtszeit. Jawohl, Angela Merkel will offenbar Kanzlerin bleiben. Nach Spiegelinformationen hat sie bei einem Treffen mit CDU-Generalsekretär Tauber bereits geplant, wer den Wahlkampf koordinieren und gestalten soll. Ich weiß nicht, was die deutsche Verfassung da sagt, ob eine vierte Amtszeit für dieselbe Person in einem so hohen Staatsamt als Bundeskanzlerin möglich ist. Dann gibt es eine schreckliche Geschichte. Tausende Palästinenser protestieren nach dem Tod eines Kleinkindes im Westjordanland. Und die Frage ist nun, droht eine neue Spirale der Gewalt im Nahen Osten? Bei einem Anschlag auf ein Haus starb ein palästinensisches Kleinkind. In Hebron kam es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und israelischen Sicherheitskräften. Gut, gucken wir auf die Seite der Neuen Welt. Thema Inland hatten wir gerade gesagt. Das große Thema ist natürlich die Bespitzelung-Affäre und dieser wirklich brutale Angriff der Generalbundesanwaltschaft auf eine Internetplattform, die Aufklärung betreibt. Jesiden erinnern an Völkermord. Bundesregierung lässt jesidische Peschmerga ausbilden und gesteht deren Kooperation mit der PKK ein. Das schreibt die Junge Welt. NATO-Propaganda in Essen. Im November wollen Militärstrategen in Essen beraten, wie der öffentlichen Meinung beizukommen ist. Die bleibt nämlich bislang stur pazifistisch. Ja, und wenn sie pazifistisch bleibt, dann will man sie eigentlich gar nicht hören, zumindest von militärischer Seite aus. Thema Inland, Thema Ausland. Hier hat die Junge Welt: Lateinamerika ist wachsam als Schlagzeile. Das Forum von Sao Paulo sagt in Mexiko-Stadt Neoliberalismus den Kampf an. Die Verteidigung progressiver Regierungen und der weitere Kampf für Unabhängigkeit und soziale Gerechtigkeit waren die beherrschenden Themen beim 21. Treffen des Forums von Sao Paulo, das am heutigen Samstag in Mexiko-Stadt beendet wird. Seit Mittwoch diskutieren dort die Vertreter von 104 linken Parteien und Organisationen aus 23 Ländern Lateinamerikas und der Karibik sowie Gäste aus Europa, Asien und Afrika über Konzepte zur Stärkung der fortschrittlichen Kräfte in der Region. Man sieht hier natürlich die zwei Leitfiguren dieses linken Prozesses, Venezuelas Staatspräsident Maduro und sein bolivianischer Amtskollege Evo Morales. In den Debatten ging es bisher vor allem um gemeinsame Strategien zur Abwehr der neoliberalen imperialistischen Gegenoffensive, mit der versucht werde, linke Regierungen gewaltsam zu stürzen. Die Zukunft Lateinamerikas hänge von der Fortsetzung des Integrationsprozesses ab, aber auch davon, ob die fortschrittlichen Regierungen es schaffen, sich gegen die Angriffe der Rechten zu behaupten. Das sagte José Ramón Balaguer, Chef der Abteilung für Auswärtige Angelegenheiten beim Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Kubas. Er rief die Vertreter der Region zur größeren Wachsamkeit und zu größter Geschlossenheit auf, denn was in einem Land geschehe, wirkt sich auf alle anderen aus. Balaguer unterstrich seine Warnung mit dem Hinweis, dass der Imperialismus Länder wie den Irak und Libyen zerstört habe und das Gleiche in Syrien beabsichtige. Dort, wie in Lateinamerika, ging es um Selbstbestimmung, Unabhängigkeit und Gerechtigkeit. Tod eines Phantoms. Der afghanische Geheimdienst hat das Ableben des Taliban-Führers vermeldet. Bestätigt wird das von den Aufständischen nur anonym. Ermittlungen gegen HDP-Spitze. Türkische Behörden versuchen, die Kurdenpartei mundtot zu machen. Dann ein Artikel in der Jungen Welt über die NATO und Russland. NATO ist uneins über Russland-Politik. Berlin offenbar für Dialog, USA weitere Sanktionen gefälligst. Jawohl, wollen sie. Die Bundesregierung setzt sich seit geraumer Zeit bei der NATO für eine Wiederbelebung des NATO-Russland-Rats ein. Das berichtete dpa am Freitag. Nach Angaben der Vertretung der Bundesregierung in der Bündniszentrale in Brüssel nahmen mittlerweile viele den Mangel an Dialog mit Russland als Belastung wahr. Die Nachrichtenagentur zitierte den deutschen Botschafter beim Militärpakt, Martin Erdmann, mit den Worten: Die Dinge entwickeln sich. Konsens gäbe es allerdings noch nicht. Erdmann äußerte, die NATO sei aktuell sehr einseitig auf sogenannte Rückversicherungsmaßnahmen ausgerichtet. Der NATO-Russland-Rat war 2002 gegründet worden, um das Land eng in die Arbeit des Nordatlantik-Vertrages einzubinden. Er tagte auf Diplomatenebene zuletzt im Juni 2014. Seitdem liegt der Dialog auf Eis. Welche NATO-Mitgliedstaaten die deutschen Bestrebungen unterstützen, wollte Erdmann im Gespräch mit der deutschen Presseagentur nicht sagen. Eine Entscheidung für ein neues Treffen müsse einstimmig fallen. Wir wissen ja, das große Problem ist die NATO-Erweiterung in Richtung Osten, die NATO-Erweiterung in Richtung russische Grenzen, und da begann der ganze Stunk. Die stellvertretende NATO-Sprecherin Carmen Romero wollte die Diskussion unter den Bündnispartnern am Freitag nicht kommentieren. Sie verwies nur darauf, dass es auch nach Juni 2014 noch Kontakte auf politischer Ebene gegeben habe. Und so weiter und so weiter. Unter der Rubrik Kapital und Arbeit gibt es einen langen Bericht über chinesische Wachstumsschmerzen. Ja, wir wissen ja, China ist an der Börse eingekracht. Dann geht es um den Tod eines Oligarchen. Jan Kuczyk war zu Lebzeiten der reichste Mann Polens. An seiner Biografie ist ablesbar, wie die neue Bourgeoisie Osteuropas entstanden ist. Ja, das muss man sich fragen. Wie kam es, dass ein Mann, der aus dem Nichts kam, vielleicht ein Parteibonze war, in wenigen Jahren Millionen und Milliarden gescheffelt hat? Das ist eine gute Frage. Gut, lassen wir es hiermit gut sein. Beenden wir hiermit den Katastrophenblock vom heutigen Samstag, dem 1. August 2015. Tío, tronca, ¿en qué idioma está hablando este tío ahí en la radio? ¿Qué es? Tío, que esto es alemán. ¿No conoces este programa tan bueno de música, política, historia, cultura y todo ese rollo? ¿Cómo se llama este programa? ¿No lo conoces? Pero tronco, que es Niemandsland en Contrabanda FM. ¡Diantres! Contrabanda conozco, 91.4, ¿no? Sí, en Barcelona. ¡Claro, aquí en Barcelona! Sí, lo puedes escuchar ahí de tranqui, en tu Kelly, en el coche o incluso en internet. Es que somos muy modernos. ¡Qué guay, eh! ¡Yeah! Laissez-vous faire, milord, et prenez bien vos ailes, vos peines sur mon cœur, et vos pieds sur ma petite chaise, si vous voulez, hein, mettre les pieds sur ma petite chaise. Mon petit milord, oui, toi, je te parle, regarde-moi. Je vous connais, milord, vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Pourtant, je vous ai frôlé quand vous passiez hier. Vous n'étiez pas peu fière dans le ciel, vos complets, votre foulard de soie flottant sur vos épaules. Vous aviez le beau rôle, on aurait dit le roi. Marchez en vainqueur au bras d'une demoiselle. Et mon Dieu, qu'elle était belle. Et j'en ai froid dans le cœur. Allez-vous, Milord, vous asseoir à ma table. Si froid dehors, ici c'est confortable. Laissez-vous faire, milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, milord, vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Dire qu'il suffit parfois qu'il y ait un navire pour que tout se déchire. Quand le navire s'en va, il amenait avec lui la douce aux yeux si tendre qui n'a pas pu comprendre qu'elle brisait votre vie. L'amour, ça fait pleurer comme quoi l'existence, mais ça vous donne toutes les chances, si vous voulez, toutes les chances du monde, si vous voulez, si vous voulez, pour les répondre après. Ah. Il fait si froid dehors, ici c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord, et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, les Milord, vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Allez, venez, Milord, vous avez l'air d'un môme. Laissez-vous faire, Milord, venez dans mon royaume. Je soigne les remords, je chante la romance, je chante les Milord qui n'ont pas eu la chance. Regardez-moi, Milord, vous ne m'avez jamais vu, mais vous pleurez, Milord, mais vous pleurez, Milord. Allez, pourquoi vous pleurez, Milord? On ne pleure pas ici, hein? Vous non plus. Ne pleure pas, mon amour. Et tout tous un petit peu, j'écoute, mais ça va, la santé, hein? On s'amuse ce soir, allez. J'en ai marre de pleurer. J'en ai abandonné les larmes. Toi aussi? Ah, on s'en fout, allez. Allez, un petit sourire. On s'amuse. On écoute la musique, un petit verre de vin. C'est bon, hein? C'est bon, la vie. Allez, allez, allez. On oublie tous les soucis. Allez, un petit sourire. Toi. Ah, c'est sûrement Niemandsland. Nach der unglaublichen Hitzewelle kam vorgestern und gestern besonders der lang ersehnte Regen über die Stadt und über das Land. Gestern Abend hat es nur so geschüttet hier in Barcelona. Die Straßen waren Pfützen, kleine Bäche stürzen hinab in die Kanalisation und der Gestank und der Schmutz der letzten Wochen wurde hinfortgespült. Die Stadt riecht wieder gut. Was mit dem Planeten passiert, ist allerdings eine andere Sache. Noch zum Schluss eine Meldung zum Thema Wetter und Klima. Der Kieler Meteorologe Mojib Latif, der ist 60 Jahre alt, hat dem Spiegel ein Interview gegeben über das natürliche Klimaphänomen El Niño, das gerade mit Wucht zurückkehrt. Dabei taucht im Pazifik eine warme Strömung auf. Der Meteorologe Mojib Latif sagt Folgendes auf die Frage des Spiegels. Im Ostpazifik ist es am Äquator jetzt 3 Grad wärmer als normal. Was braut sich da zusammen? Latif, El Niño ist eindeutig wieder da. In 75 Meter Tiefe ist das Wasser sogar 6 Grad wärmer. Es könnte bald nach oben kommen. El Niño wird sich daher in den nächsten Monaten verstärken und das Wetter in weiten Teilen der Welt bestimmen. Bestimmen heißt Dürren hier, Fluten dort. Wird dies der stärkste El Niño überhaupt sein? Latif, es wird ein starker, aber der stärkste? Wir haben es mit einem chaotischen System zu tun. Der Zufall spielt eine große Rolle. Frage, werden die Weltmarktpreise für Weizen wegen El Niño steigen? Latif, durchaus. In Teilen Australiens, wo viel Weizen steht, und überhaupt in ganz Südostasien, wird es eine sehr starke Trockenheit geben und natürlich auch Missernten. Vor Nordkalifornien werden derzeit viele Wale, Haie und Vögel aus südlichen Gefilden gesichtet. Latif, das liegt daran, dass El Niño den Auftrieb kalten und nährstoffreichen Wassers am Äquator verhindert bzw. vermindert. Viele Fische und ihre Fressfeinde wandern darum nach Norden ab. Die Tiere sind die Vorboten für einen El Niño-Herbst und Winter mit viel Regen und Schnee. Beides wird in Kalifornien nach jahrelanger Rekorddürre ja herbeigesehnt. Spiegel, weniger Glück hat Peru. Das Land hat den Ausnahmezustand verhängt. Latif, ja, im Westen Perus wird es zu sehr starken Niederschlägen, Überschwemmungen und Erdrutschen kommen. Da kann man dank der Vorhersagen schon jetzt die nötigen Gerätschaften hinbringen und Vorsorge treffen. Im Frühjahr 2016 wird El Niño wieder abklingen. Spiegel, ist Europa betroffen? Antwort, wir spüren das kaum, da es zu weit weg ist. Frage, global betrachtet war der Juni der heißeste seit Beginn der Wetteraufzeichnung, Latif, und das dürfte ebenfalls an El Niño liegen. Ich erwarte sogar, dass das Jahr 2015 auch seinetwegen den Hitzerekord von 2014 brechen wird. Doch nicht haben. Alle wissen mittlerweile, was TTIP ist, TTIP oder TTIP, aber wisst ihr auch, was TISA ist, T-I-S-A? Ich habe für die Niemandsland-Hörerinnen und Hörer eine Reportage von dem ARD Politik- und Wirtschaftsmagazin Plus Minus übernommen. TISA, das brandgefährliche Abkommen für Dienstleistungen. Die nächste Schweinerei kommt am Horizont als dunkle, dunkle Wolke für alle arbeitenden Menschen daher. Auch im Freihandelsabkommen TTIP steckt Zündstoff, allerdings politischer Art. Darüber wird viel diskutiert, ganz im Gegensatz zu dem Dienstleistungsabkommen TISA. Nie gehört? Dabei könnte sich dieses Abkommen zwischen den USA, der EU und 19 weiteren Ländern noch viel mehr auf unseren Alltag auswirken. Fast alle Paragraphen des Trade and Services Agreements werden nämlich hinter verschlossenen Türen verhandelt. Warum wohl? Wasser, das wertvollste Gut auf der Erde. Kein Wunder, dass private Konzerne gerne darüber verfügen möchten. In Berlin verkaufte das Land 49,9% seiner Wasserbetriebe an private Konzerne zur Sanierung der Haushaltskasse. Die Aktivisten vom Berliner Wassertisch waren von Anfang an dagegen. Gegen die Geheimhaltung der Verträge, gegen die garantierten Renditen. Und sie behielten mit ihrer Skepsis recht. Die Preise sind um 37% gestiegen. Dass sozial Schwache sich das Wasser kaum noch leisten können. Es ging also in Berlin über 3000 Arbeitsplätze, sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze verloren. Ganz klar, dass hier wieder Renditen im Vordergrund stehen. In der australischen Botschaft in Genf treffen sich seit Anfang 2012 Verhandlungsführer der USA, der EU und aus 20 weiteren überwiegend konservativ und liberal regierten Staaten. Sie nennen sich die wirklich guten Freunde von Dienstleistungen. Ihnen geht es nicht darum, zum Beispiel Zölle abzubauen, sondern Staaten bei der Regulierung von Dienstleistungen Fesseln anzulegen. Über was genau sie verhandeln, erfährt man nicht. Die Gespräche sind streng geheim. Auch nach Abschluss sollen die Papiere unter Verschluss bleiben. Über den Verhandlungsprozess erfahre ich praktisch nichts, weil nur ganz wenige Abgeordnete in einer Geheimschutzstelle die Verhandlungsstände einsehen können. Die dürfen aber darüber mit mir nicht sprechen. Das Feld der Dienstleistungen, über die verhandelt wird, ist riesig. Zum Beispiel Wasser und Energie, Transport, Finanzen, Kommunikation, die Post und das Gesundheitswesen. Die Folgen, zum Beispiel für Kommunen, könnten gravierend sein, fürchtet der Nürnberger Oberbürgermeister Ulrich Mahli. Wichtige Bereiche der Daseinsvorsorge könnten noch weiter liberalisiert und für den freien Markt geöffnet werden. TISA könnte bedeuten, dass für die Leistungen der Daseinsvorsorge, und das sind Grundbedürfnisse der Menschen, frisches Wasser ist kein Wirtschaftsgut, sondern ein existenzielles Recht, dass diese Grundbedürfnisse komplett privatisiert sind. Und dann ist eigentlich der Schutzschirm des Öffentlich-Rechtlichen an dieser Stelle kaputt gegangen. Das Wirtschaftsministerium wiegelt ab und verweist auf seine Internetseite. Da steht, öffentliche Daseinsvorsorge und audiovisuelle Dienste sind für die EU ausgenommen. Entwarnung also? Mitnichten, sagt der Völkerrechtsexperte Markus Krajewski. Alles das, was wir als Daseinsvorsorge bezeichnen, ist zunächst einmal grundsätzlich Teil des Abkommens. Und dann gibt es bestimmte Mechanismen. Da wird gesagt, diese und jene Bereiche sollen nicht Teil der Liberalisierungsverpflichtungen sein, aber da ist eben unklar, was damit eigentlich gemeint ist. Sicher ausgenommen seien, wie schon beim bestehenden GATS-Abkommen, nur öffentliche Dienste, die weder zu kommerziellen Zwecken noch im Wettbewerb mit einem oder mehreren Dienstleistern erbracht werden. Das trifft heute aber nur noch auf wenige hoheitliche Aufgaben zu, etwa Polizei und Strafvollzug. Das Berliner Wasser ist inzwischen wieder komplett in öffentlicher Hand. Die Initiative war erfolgreich. 98% der Berliner Bevölkerung stimmten für den Rückkauf. Aber solche Aktionen könnten künftig nicht mehr möglich sein. Verhandelt wird nämlich auch über sogenannte Stillhalte- und Sperrklinkenklauseln. Das bedeutet, dass eine einmal durchgeführte Liberalisierung oder Privatisierung nicht mehr rückgängig gemacht werden darf. Bei diesen Liberalisierungsabkommen geht es immer darum, es geht immer weiter nach vorne, aber ein Zurück ist typischerweise nicht vorgesehen. Diese Regeln gelten für alle Dienstleistungen, wenn die EU sie nicht explizit im Abkommen ausschließt. Eine solche Negativliste berge enorme Risiken für die Zukunft der Daseinsvorsorge, mahnt Sven Giegold. Alles, was nicht auf dieser Liste geschützt ist, ist per se erstmal liberalisiert und privatisiert. Dabei erfinden wir ja ständig neue Dinge, zum Beispiel das Internet, Breitbandversorgung für alle, Mobilfunkversorgung für alle. Das sind eigentlich alles Dinge, die könnten auch als Rechte für alle geöffnet werden. Und das gibt es aber dann nicht mehr, weil grundsätzlich sie jeden Sektor dann dem freien Wettbewerb aussetzen müssen. Das ist die Hauptgefahr. Die Befürworter vom TISA und anderen Freihandelsabkommen versprechen dagegen gebetsmühlenartig mehr Wohlstand und mehr Arbeitsplätze. Mit uns reden wollen die Arbeitgeberverbände aber nicht. Die Gewerkschaften fürchten eine weitere Privatisierung bei den öffentlichen Diensten, sollte das Abkommen zustande kommen, Rosinenpickerei in den hochprofitablen Bereichen und einen weiter steigenden Druck auf Löhne und Arbeitsbedingungen. Diese birgt die große Gefahr, dass große Unternehmen ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in ein anderes Land entsenden und dort allerdings auch zu den heimischen Arbeitsbedingungen beschäftigen. Durch das würde in Deutschland Löhne, Arbeitsbedingungen, Tarifverträge auch massiv unter Druck geraten für die deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Aber warum wird überhaupt verhandelt? Wem nutzt das Dienstleistungsabkommen und wer sind die Verlierer? Große Unternehmen in beiden Seiten des Atlantiks fordern diese Dienstleister und wir können davon ausgehen, dass die nachher auch die Gewinner sein werden. Kleine und mittelständische Unternehmen sind typischerweise gar nicht in der Lage, hier einen globalen Markt zu bedienen. Das heißt also, es kann gut sein, dass die dann entsprechend auch vom Markt verdrängt werden. Vieles bleibt aber Spekulation, denn nur wenige wissen, was wirklich genau verhandelt wird. Aber je höher die öffentliche Aufmerksamkeit, desto besser die Chance für mehr Transparenz. Der neue Kommissionspräsident Juncker hat dem EU-Parlament schon Entgegenkommen signalisiert. Die Daseinsvorsorge ist eben ein Menschenrecht und gehört dem Volk. Das war eine Reportage, übernommen von der ARD-Sendung Plus Minus über das TISA-Abkommen, die neue schwarze Wolke am Horizont über den arbeitenden Menschen in den Ländern der Welt. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Agur, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, werden Sie und bleiben Sie glücklich. Tschüss. jage die Ängste fort. Und die Angst vor den Ängsten. Für die paar Jahre wird wohl alles noch reichen. Das Brot im Kasten und der Anzug im Schrank. Sage nicht mein, es ist dir alles geliehen. Lebe auf Zeit und sieh, wie wenig du brauchst. Richte dich ein und halte den Koffer bereit. Es ist wahr, was sie sagen, was kommen muss, kommt. Geh dem Leid nicht entgegen, und es ist da, sieh ihm still ins Gesicht. Es ist vergänglich wie Glück. Erwarte nichts und hüte besorgt dein Geheimnis. Auch der Bruder verrät, geht es um dich oder ihn. Deinen eigenen Schatten nimm zum Weggefährten. Feg deine Stube wohl und tausche den Gruß mit dem Nachbarn. Flicke heiter den Zaun und auch die Glocke am Tor. Die Wunde in dir halte wach, unter dem Dach im Einstweilen. Zerreiß deine Pläne, sei klug und halte dich an Wunder. Sie sind lang schon verzeichnet im großen Plan. Jage die Ängste fort und die Angst vor den Ängsten.